Herzlich willkommen zur dritten Episode des Podcasts Orte des Gedenkens. In der letzten Sendung drehte sich alles um den Moskauer Solowjetski-Stein, als das gesellschaftlich akzeptierte Mahnmal der russischen Hauptstadt für die Opfer der politischen Repression. Außerdem wurde die Entstehungsgeschichte des Gedenkortes auf dem Lubjanka-Platz in Moskau erörtert. Es wurden die Fragen geklärt, wie und warum der Felsen von der kleinen Inselgruppe im Weißen Meer, den Solovki, in die Hauptstadt der Russischen Föderation transportiert wurde, welche Ziele die Nichtregierungsorganisation Memorial verfolgt, woran am 30. Oktober erinnert wird und welche Rolle der Staat bei der Erinnerung und Auseinandersetzung mit den politischen Repressionen einnimmt. Der heutige Beitrag hat zwei Schwerpunkte. Zum einen werden wir die Umgebung des Moskauer Solowjetski-Steins erkunden, zum anderen richten wir unsere Aufmerksamkeit auf eine alljährlich durchgeführte Aktion, deren Ziel es ist, die Bürger Moskaus aktiv in die öffentliche Gedenkarbeit einzubeziehen. Der Solowjetski-Stein Teil 2 – Die Rückkehr der Namen. Die rote Linie, die älteste und zentralste U-Bahn-Linie Moskaus, hält an der Station Lubjanka. Eine Rolltreppe befördert mich in Richtung Ausgang. Ich werde in eine Unterführung entlassen. Welcher Aufgang wird mich zum Solowjetski-Stein führen? Keiner der Wegweiser gibt Aufschluss darüber. Schließlich gelange ich zum Aufgang Neuer Platz, Polytechnisches Museum. Hier muss es sein, da der Felsen auf dem kleinen Platz vor dem Polytechnischen Museum aufgestellt wurde. Eine Kennzeichnung, welche zum Mahnmal hinführen würde, gibt es jedoch nicht. Und warum eigentlich? Neuer Platz. Der Standort des Felsens bleibt damit undefiniert. Warum nicht Platz des Solowjetski-Steins? Der Solowjetski-Stein ist das einzige zentrale Mahnmal der russischen Hauptstadt zum Gedenken an die Opfer der politischen Repression. Ich habe den richtigen Aufgang gewählt. Zu meiner Rechten dröhnt mir die viel befahrene laute Straße Novaja Ploschad entgegen. Zu meiner Linken erblicke ich den neuen Platz und in dessen Mitte den Solowjetski-Stein. Es fällt feuchter Schnee, der erste Schnee in diesem Winter. Bevor ich den mit niedrigen gusseisernen Zäunen abgegrenzten Platz betrete, werde ich auf ein großes Transparent aufmerksam. Darauf steht zu lesen, Zitat, »Die Rückkehr der Namen«, eine Aktion, die dem Gedenken an die Opfer der politischen Repression gewidmet ist. Zwischen 1937 und 1938 wurden allein in Moskau über 30.000 Menschen erschossen. Unterzeichnet mit Internationales Memorial. Zitat Ende. Ich bin am Ziel. Jedes Jahr am 29. Oktober organisiert die Internationale Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge Memorial die Verlesung der Namen von in Moskau erschossenen Opfern des Großen Terrors. Die Jahre 1937 und 1938 gelten als Höhepunkt der von Stalin veranlassten Säuberungswellen. Gemäß den bisherigen Forschungsergebnissen vom Memorial wurden zwischen 1936 und 1938 ca. 724.000 Menschen auf dem Gebiet der Sowjetunion erschossen. Die Grundlage für die Festnahmen, Verurteilungen und Erschießungen bildeten die seit 1934 von Stalin persönlich veranlassten Terrorgesetze. Ich passiere die Absperrung. Ein Milizionär beobachtet von dort aus die Veranstaltung. Es ist 12 Uhr mittags. Die Veranstaltung Возвращение имен, zu Deutsch, die Rückkehr der Namen, ist bereits in vollem Gange. Vor dem Mahnmal sehe ich eine lange Schlange wartender Menschen. Schwermütige Musik erklingt. Eine ältere Dame begibt sich hinter ein graues Rednerpult, welches rechts neben dem Mahnmal aufgestellt wurde. In ihren Händen hält die Rentnerin ein gewöhnliches DIN-A4-Blatt. Es werden hunderte solcher Blätter ausgeteilt. Die Mitarbeiter von Memorial haben darauf die Namen von 5 bis 7 Erschießungsopfern, ihr Alter, ihren Beruf und das Datum ihrer Erschießung festgehalten. Die Seniorin beendet die Lesung jener biografischen Skizzen. Sie wendet sich vom Mikrofon ab und begibt sich zum Solowjetski-Stein. Auf den Sockel des Mahnmals legt sie eine brennende Kerze nieder und verlässt den Gedenkstein. Damit die Kerzen den ganzen Tag brennen und vor Regen und Wind geschützt sind, verteilt Memorial in einem kleinen weißen Zelt unweit des Felsens bunte Kerzengläser. Bis in die Nacht hinein wird der Solowiecki-Stein von ihnen erleuchtet werden. Der nächste Vorleser, ein Mann in mittleren Jahren, begibt sich hinter das Rednerpult. Auch er liest die Namen, das Alter, die Berufe und die Erschießungsdaten ermordeter Männer und Frauen vor. Jedoch fügt er der Liste einen weiteren Namen hinzu und endet mit den Worten: Das war mein Opa. Viele der hier Anwesenden waren selbst direkt oder indirekt Leidtragende des Terrors. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich ausschließlich bejahrte Männer und Frauen an der Aktion beteiligen. Vielmehr werde ich einer unerwartet hohen Anzahl junger Menschen gewahr, die in der Schlange darauf warten, ihren Beitrag zur Gedenkarbeit zu leisten. Die jüngste Teilnehmerin reicht nicht einmal über das Rednerpult. Man hört nur ihre zarte Stimme, welche die Namen der Erschossenen langsam und betont vorliest. Als die Aktion im Jahr 2007 das erste Mal durchgeführt wurde, befürchteten die Mitarbeiter von Memorial, dass sie nicht die erwünschte Resonanz erzielen würden. Ihre Devise lautete jedoch, Zitat, »Wir werden lesen, auch wenn niemand kommt. Es ist allein wichtig, dass jene Namen ertönen.« Zitat Ende. Die Besorgnis der Organisatoren erwies sich als unbegründet. Schon im ersten Jahr wurde die nötige Teilnehmerzahl von 144 Menschen weit überschritten. Auch im Jahr 2010 hatten zahlreiche Menschen das Bedürfnis, sich einzubringen. Die Zeitungen berichteten später von ca. 500 Teilnehmern. Anscheinend teilen die vielen Vorleser die Sichtweise der Geschäftsführerin von Memorial, Jelena Zemkova. In einem Interview mit der Internetzeitung Izbranje im Jahr 2007 legte sie die Gründe dar, welche Memorial dazu bewegten, diese Veranstaltung zu organisieren. Zitat: Es erschien uns wichtig, dass der Tag des Gedenkens an die Opfer der politischen Repression ein persönlicher, ein personalisierter sein würde. Wir und Sie leben in einer Stadt, in der vor uns einst tausende Menschen lebten, die dann erschossen wurden. Uns war es sehr wichtig, eine solche Aktion durchzuführen, damit sich so viele Angehörige und andere Menschen wie möglich, denen das Thema nicht gleichgültig ist, daran beteiligen konnten. Zitat Ende. Zurück zum Lubjanka-Platz. Es sind 3 Stunden vergangen. Obgleich die feuchte Kälte in alle Glieder zieht, harren die Besucher der Veranstaltung in der Schlange aus. Ich möchte in Erfahrung bringen, wer diese Menschen sind, die an einem Samstagnachmittag ihr warmes Heim verlassen, um die Namen von Toten vorzulesen. Ich bewege mich an den Teilnehmern vorbei und werde auf eine attraktive Frau um die 40 aufmerksam. Sie scheint in Gedanken versunken. Ihre feinen Gesichtszüge wirken wie versteinert. Ich nähere mich ihr und kann sie glücklicherweise für ein Interview gewinnen. Ihr Name ist Paulina Filippova. Ich frage sie, warum sie sich an diesem 29. Oktober auf dem Lubjanka-Platz begeben hat. Ihre Antwort ist niederschmetternd. Zitat: Mein Großvater, Isajew Wassili Petrovich, wurde 1938 in Moskau erschossen. Meine Oma, also seine Frau, musste erst 10 Jahre in einem Lager zubringen und wurde dann weitere 10 Jahre als Familienmitglied eines Volksfeindes in die Verbannung geschickt. Mein Urgroßvater, der Vater meines Opas, wurde auch festgenommen, kam aber aus dem Lager nicht zurück. Er starb dort. Und so weiter. Viele meiner Angehörigen litten während der Zeit des Terrors. Mir scheint, dass es sich dabei nicht nur um persönliche Erinnerungen und Familienangelegenheiten handelt, sondern darum, dass das ganze Land gelitten hat und dass sich die Folgen von dem, was in diesen Jahren mit uns geschehen ist, bis heute und fortwährend bemerkbar machen. Es ist sehr wichtig, dass dies nicht vergessen wird, dass jeder Mensch erinnert wird. Deswegen bin ich heute hierher gekommen. Zitat Ende. Nicht alle Teilnehmer teilen das Unglück einer solchen Familiengeschichte. Maxim, ein junger Jurastudent, gibt zu verstehen, dass er sich heute an der Aktion beteiligt, um die liberalen Werte in Russland zu stützen. Während ich noch immer mit den Interviews beschäftigt bin, tritt plötzlich einer der Organisatoren von Memorial auf mich zu. Die in einen dicken Wintermantel gehüllte kleine Frau fragt mich, ob ich an einer Exkursion teilnehmen möchte. Ich willige gern ein. Nikita Petrov, der schon lange zur Geschichte der Repression forscht und publiziert, will uns die Umgebung des Solowiecki-Steines zeigen. Das Mahnmal wurde nicht grundlos ausgerechnet auf dem Lubjanka-Platz errichtet. Viele der Gebäude auf dem Lubjanka-Platz selbst und auf den von ihm abgehenden Straßen Barschaja Lubjanka, Malaja Lubjanka, Mjesnitskaja Ulica sowie die Fokassowski Periulok stehen mit den Erschießungen in engem Zusammenhang. Sie beherbergten schon kurz nach der Machtergreifung der Bolschewiki bis in die 1970er Jahre hinein die Organe der Staatssicherheit. Wir beginnen unseren Rundgang vor dem Gebäude auf der Straße Barschaja Lubjanka Nummer 2. Die Moskauer nennen dieses imposante, gelb getünchte Bauwerk einfach Lubjanka. Die Lubjanka wurde zum Synonym für den Terror der Staatssicherheitsorgane. Alle Geheimdienstorganisationen, angefangen von den Tschekisten unter Felix Dzerzhinsky über die Nachfolgeorganisationen GPU, OGPU, NKWD, NKGB, MGB bis hin zum KGB, residierten in der Lubjanka. Wir erfahren von Nikita Petrov, dass die CK das ehemalige Eigentum der Versicherungsgesellschaft Rassia im Februar 1920 in Besitz nahm. Dort und in vielen anderen Gebäuden im Umkreis des Lubjanka-Platzes errichtete man sogenannte Vnutrennye Tyurma, zu Deutsch innere Gefängnisse bzw. Hausgefängnisse. Zu welchem Zweck diese Gefängnisse eingerichtet wurden, macht ein Auszug aus der Instruktion zur Leitung von inneren Gefängnissen vom 29. März 1920 deutlich. Dort heißt es, Zitat: Haus, in Klammern geheime Gefängnisse, haben den Zweck, die wichtigsten Konterrevolutionäre und Spione bis zu dem Augenblick in Haft zu halten, bis in ihrem Fall etwas entschieden wird oder bis aus uns bekannten Gründen es nötig ist, den Festgenommenen gänzlich von der Außenwelt abzuschneiden, seinen Aufenthaltsort geheim zu halten und ihm absolut die Möglichkeit zu entziehen, sich auf irgendeine Weise mit der Außenwelt in Verbindung zu setzen. Zitat Ende. Es waren eben jene Menschen, deren Namen an jedem 29. Oktober vor dem Solowiecki-Stein verlesen werden, die in dem inneren Gefängnis auf der Straße Barschaja Lubjanka Nummer 2 und in weiteren Gefängnissen im Umkreis des Lubjanka-Platzes erschossen wurden. Der Ausdruck inneres Gefängnis bezieht sich insbesondere auf das Gefängnis in der sogenannten Lubjanka. Dort wurden die Zellen nicht im Keller eingerichtet, sondern im Kern des Gebäudekomplexes. Bei einem Umbau der Lubjanka in den 1930er Jahren wurde das innere Gefängnis auf 4 Etagen ausgeweitet. Grund dafür war die stetig steigende Anzahl von Gefangenen. Die Moskauer fürchteten das Haus Nummer 2 auf der Straße Barschaja Lubjanka. Jeder wusste, dass der Unglückliche, über den man sagte, man hat ihn in die Lubjanka gebracht oder er sitzt in der Lubjanka ein, die Freiheit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wiedersehen würde. Die Büros der Geheimdienstleiter befanden sich im 3. Stockwerk. Von dort aus organisierten die NKWD-Vorsitzenden Jezhov und, nach dessen Hinrichtung, Beria, die von Stalin veranlassten Säuberungsaktionen zur Zeit des großen Terrors. Tausende unschuldige Menschen wurden im Zuge dieser Terrorwelle nachts aus dem Schlaf gerissen und in die Lubjanka verschleppt. Dort wurden sie verhört, oft tagelang wachgehalten, geschlagen, scheinexekutiert und nach all diesen Qualen in den meisten Fällen erschossen. Die Lubjanka ist bis heute Sitz der Staatssicherheitsorgane. Das Gebäude wird gegenwärtig von dem Inlandsgeheimdienst der Russischen Föderation, FSB, genutzt. Der FSB gilt als Nachfolgeorganisation des KGB. Es sei angemerkt, dass jene Institution von 1998 bis 1999 vom jetzigen Ministerpräsidenten Wladimir Putin geleitet wurde. Die kleine Exkursionsgruppe wendet sich schweigend von der Lubjanka ab. Wir nähern uns dem dahinterliegenden Gebäude auf der Fokassowski-Periulok. In dem Gebäudeabschnitt, der auf die Barschaja Lubjanka Nummer 12 zeigt, wurde 1966 der sogenannte Dzerzhinsky-Club eröffnet. Nur Geheimdienstmitarbeitern war der Zutritt gestattet. Nikita Petrov führt uns weiter auf der Barschaja Lubjanka entlang. Gleich neben dem Standort des ehemaligen Dzerzhinsky-Clubs macht uns unser Exkursionsleiter auf ein wunderschönes, herrschaftliches Anwesen aufmerksam. Dieser reich mit Stuck versehene, mehrflügelige Palast ist unter den Moskauern als Haus Rastopschin bekannt. Graf Rastopschin war der Besitzer jenes Hofes und zur Zeit des Winterkrieges gegen Napoleon Oberbefehlshaber von Moskau. Er wurde später für den großen Brand in Moskau im Jahr 1812 verantwortlich gemacht. Den Befehl für die Brandsetzung Moskaus soll er in eben jenem Anwesen auf der Straße Barschaja Lubjanka Nummer 14 gegeben haben. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dort rauschende Bälle veranstaltet. Auch Lew Nikolajewitsch Tolstoi war bei jenen Empfängen zugegen. Er hielt das im 17. Jahrhundert erbaute Anwesen einer Beschreibung in seinem Roman Krieg und Frieden für würdig. Das Jahr 1917 verwandelte den Palast in ein Totenhaus. Im Zuge der Revolution wurde es von den Tschekisten besetzt. Eine eindringliche Darstellung der dort in Gang gesetzten Mordmaschine liefert der Bericht Todesschiff von A. Tschumakow. Seine Schilderungen wurden in einem der ersten Sammelbände über die Tätigkeit der CK aufgenommen. Der unter dem Titel CK Materialien über die Tätigkeiten der außerordentlichen Kommission veröffentlichte Band erschien 1922 in Berlin. Tschumakow gibt Auskunft über die Machenschaften im ehemaligen Haus des Grafen Rastopschin. Zitat: Auf der Barschaja Lubjanka Nummer 14 im Haus der Moskauer Versicherungsgesellschaft sind die wichtigsten Institutionen des MCK, also der Moskauer CK, untergebracht. Hier arbeitet Tag und Nacht eine seelenlose Todesmaschine und hier vollzieht sich der gesamte Kreislauf der aufeinanderfolgenden Metamorphose eines Menschen von einem Angeklagten in einen Verurteilten und von einem Verurteilten in einen entstellten, toten Körper. Im Hauptgebäude befinden sich die Kabinette der Ermittler, mit deren Berichten das Kollegium seine schablonenhaft grausamen Urteile ausstellt. Hinter dem Hauptgebäude, in einem nicht sehr großen Verlies des einstöckigen Flügels, wartet der zum Tode Verurteilte auf seine letzte Stunde. Und genau hier, im hinteren Trakt des Hauses, der dicht an die Malaja Lubjanka angrenzt, befindet sich ein Keller, der für die tschekistischen Henker zur Folterkammer umgebaut wurde. Zitat Ende. Das gleiche Gebäude diente dem Moskauer NKWD später als Verwaltungsstelle. Dort herrschte die Troika. Dies war ein Sondergericht des UNKWD. Die Troika-Kommission hatte alle Befugnisse, bereits festgenommene Männer und Frauen im Schnellverfahren abzuurteilen. Allein zwischen 1937 und 1938 verurteilten diese Dreiergespanne um die 15.000 Menschen zum Tod durch Erschießen. Wir wenden uns von dem himmelblauen ehemaligen Anwesen ab und setzen unseren Spaziergang auf der Barschaja Lubjanka fort. Unweit der Folterkammern im ehemaligen Haus Rastopschin befindet sich ein weiterer Schreckensort. Auch das Haus auf der Wassernawiewski-Periulok Nummer 11 an der Ecke zur Barschaja Lubjanka wurde 1918 von der CK in Beschlag genommen. Hier richtete Dzerzhinsky nach der Revolution sein erstes Büro ein. Es gilt als gesichert, dass in diesem Gebäude tausende Menschen erschossen wurden. Aus der Zeit des früheren Besitzers der Versicherungsgesellschaft Jako stammten einige Tresorräume. Darin verrichteten die Henker ihr menschenverachtendes Handwerk. Diese mit Zink ausgekleideten Räume befanden sich unter dem Automobilparkplatz Nummer 1 des NKWD. Daher gab man diesem Ort den Beinamen Erschießungsgarage. Das Gebäude Nummer 11 auf der Wassernawiewski-Periulok barg außerdem einen besonders hohen Kellerraum. Diesen Raum funktionierten die Tschekisten in ein inneres Gefängnis um. Der Schriftsteller Mikhail Asorgin liefert in seiner autobiografischen Erzählung Fünfte Wahrheit eine Beschreibung dieses inneren Gefängnisses. Zitat: Der Fußboden war mit Kachelfliesen ausgelegt. Am Eingang gibt es einen Balkon, wo eine Wache steht. Der Balkon ist von einem Graben umgeben, wohin der Abstieg von einer Strickleiter erfolgt und wo 70 Menschen auf Liegen, Pritschen, auf dem Boden, auf einem polierten großen Tisch auf ihr Schicksal warten. Zitat Ende. In den Räumen des Hauses auf der Wassernawiewski-Periulok Nummer 11 ist bis heute der Geheimdienst tätig. An der Fassade des Gebäudes ist eine Bronzetafel zu Ehren von Felix Edmundowitsch Dzerzhinsky angebracht, dem ersten hauptamtlichen Mörder der sowjetischen Geheimdienste. Unsere Exkursion endet vor diesem Haus. Wir spähen durch eine Spalte in der Toreinfahrt, sehen jedoch nur einen Ausschnitt des baufälligen Hinterhofes. Wenn sich dieses Tor öffnete, denke ich, wurden in die eine Richtung lebende Menschen hineingefahren und in die andere Richtung fuhr man die gefolterten, leblosen Körper eben jener Menschen hinaus. In ihnen floss das Blut, bevor sie in dieses Haus verschleppt wurden. Mittlerweile dämmert es. Die Exkursionsgruppe bewegt sich zurück zum Solowjetski-Stein. Wir gehen an weiteren Gebäuden vorüber, die der sowjetische Geheimdienst nutzte, auf die jedoch hier nicht eingegangen werden kann. Schließlich gelangen wir zum berüchtigten Haus Nummer 2 auf der Berschaja Lubjanka. Wir umgehen die Lubjanka dieses Mal von der linken Seite des Gebäudes und passieren die Frontfassade des Hauses. Ich werde auf eine Bronzetafel aufmerksam. Sie wurde zwischen zwei vergitterten, sehr hohen Fenstern angebracht. Auch diese Gedenktafel ist einem ehemaligen Geheimdienstchef gewidmet, Juri Wladimirowitsch Andropow. Seiner Tätigkeit als Geheimdienstchef folgte eine kurze Periode als Staatsoberhaupt der UdSSR, bis er 1984 verstarb. Wir erreichen den Solowjetski-Stein. Das Tageslicht hat sich endgültig zurückgezogen. Nur die Scheinwerfer, welche von den Memorialmitarbeitern aufgestellt wurden, erleuchten den Platz. Die Menschenschlange vor dem Mahnmal ist nicht kürzer geworden. Unaufhörlich ertönen die Namen der Toten und jede Liste endet mit dem Wort »erschossen«. Der Gedenkstein quellt über von Blumen und Kerzen. Kaum noch wissen die Teilnehmer, wohin mit ihren Kerzengläsern. Ich stelle mich an das Ende der Schlange und warte. In meinen Händen halte ich eine Liste mit 5 Namen, welche alle mit dem Buchstaben M beginnen. Im 4. Jahr der Aktion ist man also bis zum Buchstaben M gekommen. Endlich bin ich an der Reihe. Ich lege das regennasse Blatt auf den Pult und beginne zu lesen. Milgram Isidor Wolfowitsch, 40 Jahre alt. Wissenschaftlicher Sekretär des Wirtschaftsinstituts der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Erschossen am 10. März 1938. Mieczewski Tadeusz Franzewicz, 46 Jahre alt, Stallknecht und Hausmeister in der Gebietspoliklinik in der Stadt Majaisk. Erschossen am 14. April 1938. Miljakow Pavel Michailowitsch, 59 Jahre alt, Rechnungsführer. Der nächste Beitrag der Sendereihe Orte des Gedenkens ist dem sogenannten ehemaligen Spezialobjekt des NKWD Kommunarka gewidmet. Dieser Ort ist ein Massengrab. Eben jene Überreste der Menschen, die im Umkreis des Lubjanka-Platzes erschossen wurden, transportierte man dorthin. In der kommenden Sendung begeben wir uns auf eine Erkundungstour durch diese ehemalige geheime Zone des NKWD. Schalten Sie wieder ein. Den Podcast zur Sendung finden Sie unter www.ortedesgedenkens.de und im sozialen Netzwerk Facebook unter Orte des Gedenkens. Auf Wiederhören. Thank you.